Am Ende, sagt Guo Yinyu, am Ende zählt nur das Leben, oder? Und ihr im Westen, interessiert euch das? Ich sage, es muss euch interessieren, wenn ihr euch menschlich nennen wollt. Chinesischer Wandarbeiter und Dichter in einem Interview zum Tode seines Kollegen Xu Lizi, ebenfalls Dichter und Wanderarbeiter bei Foxconn. Einen wunderschönen guten Abend und ja, da ist sie wieder, die Stimme von Jochen Balzer live bei uns hier heute Abend wieder mit dem Studio. Ich begrüße dich und ich freue mich sehr, dass du wieder gesundet bist und weiterhin mit uns das Ganze gestalten wirst. Ich freue mich da wirklich drüber. Ja, ich freue mich natürlich auch, euch wiederzusehen. Ja, dann kann ich ja gleich überleiten. Im Studio sind Jürgen Greiner. Ja, hallo. Sabine Heisner. Und dann Jochen natürlich, wie schon vorgestellt. Hallo. Und das Ganze passiert natürlich auf Radio Lora München heute Abend. Und wie immer sind wir die Redaktion Kulturimpuls Grundeinkommen. Also hier wird gerade zwischen Technik und Studio ordentlich hin und her mit dem Finger gezeigt. Und es geht hier ganz gut, weil wir in der Technik wie üblich unseren lieben Felix Jakowitz begrüßen, der uns nun begleiten wird. Das Thema heute Abend, durchgängig, Wahrnehmung des Gegenübers. Ja, und wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Wir haben einfach eine Gemeinsamkeit in den heutigen Krisen, die wir beobachten, gesehen. Dass es einfach an der Wahrnehmung des Gegenübers fehlt und seinem individuellen Wesen als Mensch des Gegenübers. Schauen wir an das Thema der Troika oder EU und der Finanzkrise mit Griechenland. Da geht es um Geld statt um Menschen. Wenn wir den islamischen Staat, das IS-Problem anschauen, da geht es um einen Glauben statt um Menschen. Schauen wir in die Ukraine-Krise hinein, dann geht es um Macht statt um Menschen. Oder bei Flüchtlingen, da geht es um Ängste statt um Menschen. Ja, im Verlauf der heutigen Sendung werden wir das Gegenüber, die Wahrnehmung des Gegenübers und die Selbstwahrnehmung betrachten, das Verhältnis zueinander. Dann die fehlende Wahrnehmung in Krisen, an Beispiel Deutschland und Griechenland. Die Wahrnehmung, Anteil nehmen und schenken, wird unser dritter Teil sein, eine Chance für die Menschheit. Und Existenzangst oder Grundeinkommen für alle wird der vierte Teil sein. Und für den fünften Teil mit den Tipps, Terminen und Kommentaren legen Sie bitte Zettel und Bleistift bereit. Danke, Sabine. Und wir beginnen erstmal mit Musik. Interpret ist das US-amerikanische Duo Leon und der Titel heißt I'll Light the Sky. Oh, So, und ich muss meine Musikankündigung ein bisschen korrigieren. Es hieß nämlich We'll Light the Sky. Und auch uns soll heute Erleuchtung gegeben werden, Erleuchtung oder Einsicht in das Thema Wahrnehmung des Gegenübers. Ja, die Krisen hängen sehr stark vielleicht mit dem Wahrnehmen der fehlenden Wahrnehmung des Gegenübers statt. Und da steht natürlich die Frage im Raum, wie kann ich tiefes Wahrnehmen entwickeln? Wie kann ich das vielleicht lernen? Kann man das lernen? Ich lerne das doch schon im Bauch meiner Mutter, wenn ich ein Baby bin. Ich nehme da bereits wahr. Und das entwickelt sich einfach weiter im Leben. Wobei es natürlich eine sehr individuelle Entwicklung der Wahrnehmung dann ist. Naja, das ist natürlich eine andere Form von Wahrnehmung, die ein Kind hat. Das ist natürlich das Wahrnehmen mit den Sinnen von der Welt. Es muss wirklich das Sehen lernen, es muss das Fühlen lernen, es muss das Koordinieren seines Körpers lernen. Das Wahrnehmen ist schon angelegt. Kinder haben auch zum Teil so intuitive Wahrnehmungen, aber das nicht bewusst. Ja, die Selbstwahrnehmung ist noch nicht so in dem Sinne ausgebildet, wie wir das heute Abend besprechen wollen, wenn ich in der Entwicklung bin. Was wir aber, glaube ich, andenken, ist ja ein Stück weit ein bisschen weitergehend von der Wahrnehmung her. Also nicht mehr das reine sinnesmäßige Wahrnehmen, Sehen, Hören, Riechen und Spüren, sondern ja auch durchaus etwas, das ich viel tiefer wahrnehme, dass ich sowas wie ein drittes Auge habe, dass ich irgendwo in den Dingen die Dinge wahrnehme, aus einer gewissen aus einer Tiefe heraus und dass eine andere Tiefenstruktur vielleicht da Bedeutung hat. Sprichst du so ein bisschen die Intuition an und irgendwie, dass einige Menschen auch mit einem höheren Selbst bezeichnen? Ja, denke ich schon durchaus. Denn, oder auch ein breiteres Wahrnehmen, dass ich durchaus auch mich in etwas hineinfühlen kann, was gar nicht jetzt, was außerhalb meiner Sphäre ist. Das heißt also, dass sich hineinfinden können in etwas, hineinfühlen, hineindenken können. Mhm, in Krisen größer. Zum Beispiel. Ja. Ja, dass ich dann dass ich nicht die Krise sehe und sehe, Moment mal, da ist ein Mitstand und den muss ich jetzt beheben. Also ich schicke jetzt Waffen hin, ich schicke jetzt Truppen hin, sondern dass ich schaue, Moment mal, was ist eigentlich vielleicht die Wurzel des Konfliktes? Was für ein Bedürfnis steckt dahinter, was erfüllt werden möchte? Du meinst jetzt krisenbezogen oder was meinst du jetzt direkt? Ja. Ja. Und nicht nur. Also ich sehe das als Allgemeines. Nur okay. Bei Krisen wird es natürlich vielleicht, oder wir sind noch gar nicht so stark in dem, dass wir Krisen als wirklich etwas, als einen Mangel von Wahrnehmung sehen bisher. Das ist ja eigentlich die Idee oder das ist ja der Gedanke, über den wir heute hier sprechen. Ja, genau. Ist ja ein tiefmenschliches Thema. Und manchmal übersehen wir dann noch einiges, weil wir einfach Menschen sind, die vielleicht zu schnell sind oder auch zu langsam in der Wahrnehmung. Für mich steht heute die Frage, auch mit dem Feld ist, wie lerne ich eigentlich einen anderen Menschen oder andere Menschen wahrzunehmen? Und ja, ich denke, der Weg ist eigentlich der, dass ich erstmal natürlich auch mich selbst wahrnehmen, lernen muss, dass ich diesen Weg gehen muss, dass ich erstmal selber wahrnehmen, also an mir selber wahrnehmen praktiziere und daraus lerne, um dann damit auch nach außen gehen zu können, um den anderen wahrnehmen zu können. Also auch die Referenz sozusagen, wie nehme ich das selbst wahr? Ist vielleicht auch wichtig. Unbedingt, weil ich nämlich dann, glaube ich, auch in der Lage bin, diese Wahrnehmung so quasi stehen zu lassen. Also, dass ich daraus keinen Willen entwickle. Ja, ja, dass sie also dieses reine wahrnehmen können, dieses reine beobachten können. Also wirklich vom Begrifflichen her. Wenn wir mal den Begriff Wahrnehmung in zwei Teile nehmen. Ja, dann haben wir wahr. Ja. Da kann ich eine ganze Menge rausstricken, wenn ich möchte. Ja. Ist eigentlich die Frage, was ist Wahrheit? Das ist ja auch ein schwieriger Begriff. Ja. Heinz von Förster sagte, die Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners. Oh je. Ja, da ist auch was Interessantes dabei als Gedanke. Ja, es gibt einen afrikanischen Stamm, der sagt immer, wenn jemand etwas gesprochen hat für eine längere Dauer, ich spreche die Wahrheit. Mhm. Ja. Und vielleicht ist auch die Wahrhaftigkeit oder das Wahrnehmen, also dieses ich nehme etwas in mir wahr, ist zum Beispiel etwas, was man auch häufig sagt. Unbedingt. Und dieses Nehmen, also auch Annehmen vielleicht, etwas sehen, etwas hören, ein Gefühl, eine Intuition, eine Inspiration, einfach annehmen, ist vielleicht auch wichtig im Wahrnehmen. Ja, genau, und nicht blind durch die Gegend laufen, ja, das ist dann gar nicht mehr wahrnehmen in meinen Augen. Also blind meine ich im Sinne von nicht als Krankheit, sondern einfach, wenn ich mal so zu, sagt zu man kann man auch, ne? Auch sagen. Also, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, also diesen Zusammenhang, dass eigentlich, wenn ich mir selber näher komme in meiner inneren Erfahrungsfähigkeit, ich zugleich den anderen auch näher komme. Also das habe ich schon oft überrascht in meinem Leben wahrgenommen. Das ist dieser Zusammenhang zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und ich denke auch, wenn Menschen sehr wenig in der Lage sind, andere wahrzunehmen, dann kann man schon davon ausgehen, dass es ihnen an Selbstwahrnehmung entsprechend auch fehlt. Da gibt es eben die Entsprechungen. Ja, genau. Und sie sind eigentlich auch nicht mehr offen dann. Ja? Genau. Weder mir gegen, also dem anderen gegenüber, als auch der Gesellschaft gegenüber. Das zieht ja dann seine Kreise weiter. Du machst im Moment gerade Erfahrungen im Bereich Flüchtlingshilfe. Dafür haben wir noch einen kurzen Moment vielleicht Zeit. Da wolltest du uns das als noch ein Beispiel für Wahrnehmung vielleicht einbringen. Das ist ja nichts weiter als Wahrnehmen. Was anderes kann ich da gar nicht machen. Also es gibt... Du als Helfende. Ich als ehrenamtlich Helfende dort in einem extrem großen Helferkreis. Wir können gar nicht anders als wahrnehmen und daraus etwas resultieren, was wir dann eventuell diesen Menschen bringen. So, die Wahrnehmung der anderen, die nehme ich zum Beispiel auch wahr. Um ehrlich zu sein, weil es ja irgendetwas gibt an Kommunikation dazwischen. Der Jürgen will, glaube ich, die ganze Zeit was sagen. Nein, ich achte nur die ganze Zeit auch ein bisschen auf die Zeit. Und, aber du sprichst einen wichtigen Punkt an, dieses Thema dabei, das Thema der Grenzen. Ja, unbedingt. Der Abgrenzung, dass man wirklich es schafft, auch eine klare Definition zwischen dem Ich und dem Anderen zu finden. Und trotzdem eine Durchlässigkeit dabei zu haben, dass ich nicht von den Wahrnehmungen überspült werde von außen und dass ich auf der anderen Seite auch nicht verhärte gegen oder dicht mache, zumache, dass ich also gefühllos werde. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Ja, unbedingt so. Ja, gehen wir erstmal in die Musik. Und diesmal kommt die Musik aus Frankreich von der französischen Gruppe Fitoul und der heißt... Mein Engel, mon Ange. Ja, ich hoffe, ich habe es einigermaßen ausgesprochen. Elle a voyagé dans de très nombreux endroits. Souvent je m'inquiète pour elle parce que je suis maladroit. Que je peux la laisser tomber, même sans faire exprès. Elle fragile, moi malhabile, je croise les doigts. Elle ne fait pas la gueule parce que je rentre tard. Que je l'ai laissée toute seule et qui plus est dans le noir. Ses formes sont dessinées pour que je puisse m'y ancrer. La vie est belle quand tout sourire je m'approche d'elle. C'est mon amour, mon ange. On s'enchaîne comme 3 et 4. C'est moi que ça démange, mais c'est elle que je gratte. Elle ne fait pas la gueule parce que je rentre tard. Que je l'ai laissée toute seule et qui plus est dans le noir. Ses formes sont dessinées pour que je puisse m'y ancrer. La vie est belle quand tout sourit, je m'approche d'elle. Je veux pas faire grossier ou peut-être manquer de tact. Mais ma chère, je sais que tu vivras mon contact. T'es juste parfaite, tu fais bien plus que l'affaire. À cause de toi, je serai plus jamais célibataire. C'est mon amour, mon ange. s'enchaînent comme 3 et 4. C'est moi que ça démange, mais c'est elle que je gratte. C'est mon amour, mon ange. On s'enchaîne comme 3 et 4. C'est moi que ça démange, mais c'est elle que je gratte. T'es juste parfaite, tu fais bien plus que l'affaire. À cause de toi, je serai plus jamais célibataire. Elle a voyagé dans de très nombreux endroits. Souvent, je m'inquiète pour elle. So, wir haben jetzt im ersten Teil das Thema Wahrnehmen des Gegenübers betrachtet im Bereich des Persönlichen. Wie kann ich wahrnehmen? Und Selbstwahrnehmung. Und jetzt ist irgendwo das Thema, wie können Gesellschaften, andere Gesellschaften, also wie kann man kollektiv wahrnehmen? Und wie hat das denn etwas mit dem Thema Griechenland zu tun? Jetzt mit, konkret mit der Krise in Griechenland, Jochen. Naja, in meiner Sicht, es wird ja viel über das Thema überall geschrieben. Und uns hat halt auch, oder mich auch gerade, dieser Aspekt interessiert, dass da in dieser Gegenüberstellung, wobei ich jetzt für die Seite der europäischen Institutionen ganz stark auch die deutsche Bundesregierung sehe, weil sie eben einen so starken Einfluss hatte auf die ganze Entwicklung des Euro und dann jetzt auch des Umgangs mit der Finanzkrise Griechenlands. Also da in dieser Gegenüberstellung dessen, was von der deutschen Bundesregierung kommt und dem, was aus Griechenland zu hören ist, da drückt sich für mich eine Situation aus, wo ich den Eindruck habe, das ist beispielhaft, das ist für unsere Zeit beispielhaft. Und selbst wenn diese griechische Regierung scheitert, wenn es weicht, wenn es irgendwie, ich weiß nicht wie, ausgeht, so bleibt das Grundthema. Ja, also ein Grundthema ist auf der Bühne erschienen, auf der Weltbühne erschienen. Auf der einen Seite sehe ich eben, also das Grundthema ist letztendlich, dass wir mehr wahrnehmen müssen. Naja, ich will es mal charakterisieren, diese Situation. Ne? Da haben wir auf der einen Seite einen vielstimmigen Chor, der sich ganz stark, möchte ich mal sagen, auf eine Doktrin bezieht, auf eine Wirtschaftstheorie bezieht, auf Kennziffern bezieht, und allmählich lernen wir ja dazu und verstehen, aha, also das Verhältnis der Schulden eines Staates zum jährlichen Bruttoinlandsprodukt oder der Primärüberschuss, also was ein Land halt im Haushalt an Überschuss erwirtschaftet, vor Berücksichtigung der Zinsen, die das Land zu zahlen hat. Also wir arbeiten uns da ein. Und das Ganze ist also stark aus der neoliberalen Denke entwickelt, stark vom Internationalen Währungsfonds über die letzten Jahrzehnte weiter bearbeitet worden, gegenüber den verschiedensten Ländern grausam durchgesetzt worden. Man hat dazugelernt, die Sache perfektioniert. Jetzt, dummerweise, hat man den IWF da reingezogen. Ja, der Philosoph Habermas hat das in der Süddeutschen von gestern sehr gut herausgearbeitet, finde ich, dass das wahrscheinlich ein schwerer Fehler war, das so mit dem IWF zu verbinden. Mhm. Aber gut, man hat das eben gemacht. Und da tritt uns also so eine Weltanschauung oder eine Denke gegenüber, die ganz bewusst mit den Menschen, die von dieser Denke betroffen sind, näher nichts zu tun haben will. Ne? Ja, weil die sich einfach auf die Zahlen und Fakten konzentrieren und der IWF ja mehr oder weniger als eine Institution des Gläubigerschutzes agiert. Also sehr stark auf dieses Schulden sind, wie heißt das, Verträge sind einzuhalten, so in die Richtung sehr stark agiert. Ja, der IWF versucht halt dieses bestehende, kapitalistisch durchstrukturierte, schwer elitäre Weltwirtschaftssystem in Gang zu halten, als sein Hauptziel. Und da kann er auch an irgendeiner kleinen Stelle wie Griechenland nicht so große Kompromisse machen oder Rückzieher machen. Aber das Wichtige, was steht dem gegenüber? Ich würde sagen, die Politiker, führenden Politiker Griechenlands, das sind auch sehr kopfige Leute, aber sie haben immerhin noch Herz. Also blicken sie auf das, was tatsächlich in der Wirklichkeit in Griechenland infolge dieser der wirtschaftspolitischen Schritte passiert ist. Ja? Mhm. Und dann ist halt ein Kennzeichen, dass sie nicht bereit sind oder darum ringen, dass sie nicht über Leichen gehen wollen, weil diese Politik des IWF geht objektiv faktisch über Leichen. Deswegen gab es einen Regierungswechsel, weil ja. die Bevölkerung gesagt hat, so nicht mit uns. Wir wollen eine andere Richtung haben, die uns wahrnimmt. Ja, und jetzt ist ja das Eigenartige, dass indem diese neuen Politiker in Athen das artikulieren, da drücken sie eigentlich einen ureuropäischen Impuls aus. Sie erinnern sozusagen Europa an sich selbst, aber Europa will partout nicht an sich erinnert werden. Also jedenfalls breite Schichten der Wählerinnen und Wähler in Deutschland. Was meinst du mit erinnert an was erinnert genau? An im Grunde die menschlichen Werte. Die menschlichen Werte, ja. Insbesondere den Wert der Solidarität, aber es geht hier einfach um die Verteidigung der Würde, der Lebensmöglichkeit von Tausenden von Menschen in Griechenland. Ja? Und auch Chancen, dass jeder Mensch gleiche Chancen haben soll im Leben und verschiedene die Entfaltung des Lebens steht auch bei uns sicherlich im kulturellen Raum. Ja, aber ich meine, hier geht es auch um krasses Elend, ja. Und das Erstaunliche. Würde dann als Gegenpunkt, ja. Und das Erstaunliche, also ist halt, dass auf der einen Seite so eine erstaunliche Reziprozität sozusagen, auf der einen Seite Griechenland kurz vorm finanziellen Bankrott, aber auf der anderen Seite die Europäische Union kurz vor dem politisch-moralischen Bankrott. Und das ist eindrucksvoll, ja. Und die führen Deutschlands, aber auch Europas, sie rauscht da rein, sozusagen, ne? Und, da ist für mich auch so der Punkt drin, dass eben, also, ich denke, diese technokratische Denke hat letztlich ihre Wurzeln bis zurück in die Antike. Und in der Antike wurde ja praktisch das Recht vorrangig entwickelt, der Handel vorrangig entwickelt. Mhm. Da ging es um das Verhältnis des Menschen, der Menschen zueinander, Eigentumsbegriff, ja, dann Erbschaft, ne? Vertrag und so weiter. Ne? Und aus dem heraus hat sich diese ökonomische Denke entwickelt, die meines Erachtens, kann man schlagwortartig sagen, unsere Wirtschaft ist im Griff, übermäßigen Griff eines verkorksten Rechtsdenkens sozusagen, ja. Und Rechts- und Anspruchsdenken, Rechte gehen ja, genau. Ansprüchen einher. Und durch die EDV ist das in den letzten Jahrzehnten verschlimmert worden, weil durch die Daten, indem man mit der EDV enorme Datenmengen handhaben kann, entstand die Illusion oder die Erwartung, dass man diese überholte Struktur einfach in die Zukunft hinein fortsetzen kann. Und das ist, denke ich, auch der Glaube, den sowohl unsere Regierung als auch die IWF haben. Ne? Also du hast ja am Anfang angeführt, dass diese verkopfte Denkweise in Zahlen, Fakten, Daten letztendlich ein Problem darstellt. Und die EDV arbeitet ja nichts mit anderes als mit Daten, Fakten genau. und Zahlen. Und das heißt, diese Art des Denkens reicht nicht mehr aus, um die ja. Probleme und anzuschauen und zu bewältigen. Deswegen meine ich, zugespitzt gesagt kann man sagen, es gibt ein Denken über die Wirklichkeit und wir müssen aber kommen zu einem Denken in der Wirklichkeit. Und dieser Planet hält dieses Denken über die Wirklichkeit nicht mehr aus. Dieses rein intellektmäßige Denken. Wir brauchen ein Denken, was den ganzen Menschen einbezieht. Das heißt, wenn wir denken, dann brauchen wir auch unser Fühlen, unser Empfinden, unser Wollen, unser Herz. Als ganze Menschen müssen wir jetzt hier herumlaufen. Wir müssen sozusagen jenseits der EDV-vermittelten Welten müssen wir wieder die Wirklichkeit kennenlernen, in der wir mit unseren Sinnen konkret leben. Und das ist für mich das, was im Grunde in diesem Konflikt aufscheint. Und das, wie wir das machen könnten, schauen wir uns gleich im nächsten Teil an. Und vorher? Hören wir noch ein wenig Musik. Und zwar von Ambient Samurai. Ichiro Nakagawa ist der Musiker. Und der Titel ist Song for Reunion. Wahrnehmung des Gegenübers in so unser heutiges Thema. Und wir haben jetzt angeschaut gehabt, wie das mit Griechenland, was die Grundlagen oder was Teile dieser Problematik sind. Und was wären die Chancen, welche Chance hätte das Gegenüber, die Wahrnehmung des Gegenübers jetzt in dem Fall Griechenland? Und wie könnte das dann konkret sein? Vielleicht, ja. Naja, ich will erstmal damit anfangen, wenn ich als ganzer Mensch mich darauf achte, dass ich mich als ganzer Mensch durchs Leben bewege, dann... Als ganzer Mensch heißt nicht nur mit meinem Kopf, sondern auch mit meinem Fühlen, Hören, ja. Mit meiner ganzen Wahrnehmung, auch der nicht so ja, sichtbaren Wahrnehmung, sage ich mal. Aber klar, dann denke ich, das allererste, was ich im Grunde erleben kann, und ich denke, das geht anderen auch so, ist ja eigentlich die Verbundenheit. Man könnte pathetisch sagen, die Verbundenheit mit dem Ganzen. Ja? Mhm. Also, dass man, wir sind gar nicht so getrennte Wesen. Wir gehen draußen, nach draußen, wir erleben vielleicht die Natur. Wir erleben uns da drin. Ja? Da fängt es mal an. Und ohne sie können wir gar nicht leben. Wir leben nur, genau. Können nur in ihr leben und mit ihr. Ja, und das andere ist ja dann, wenn ich bereit bin, das heißt ja, dem anderen zu begegnen. Und wenn ich bereit bin, dem anderen zu begegnen, dann bin ich bereit zu akzeptieren, dass er in mir etwas auslöst, dass das, was ich vom anderen mitkriege, mich bewegt. Mhm. Dass ich bereit bin, das durchzugehen, durchzumachen. Mhm. Und das löst natürlich in mir etwas aus. Unter Umständen eben beispielsweise den Wunsch, an einer Situation des anderen etwas zu verändern. Ja. Erstmal, dass ich sein Leid wahrnehme. Ja, natürlich auch seine Freude, aber ja. In diesem Fall vielleicht eben gerade auch Leid und Unglück. Ne? Also, dass ich dazu, dass es auf mich wirkt und dass es in mir einen Handlungsimpulse auslöst, Überlegungen auslöst. Also Anteilnahme, Empathie. Ja. Aber und, nicht unbedingt Aktionismus. Naja, mei, das wäre unklug. Ja, also ich habe ja, dafür habe ich ja auch wieder meinen Kopf, den will ich ja nicht ausschalten, ne? Sondern ja, ja. Ich will ihn gut gebrauchen, aber ich will ihn gebrauchen unter Einschluss all dessen, was ich überhaupt so von der Welt mitkriegen kann und nicht, indem ich mich systematisch dem anderen gegenüber zumache. Ja? Du hast also eine Scheidung genommen, formuliert gehabt zwischen Denken über die Wirklichkeit und Denken in der Wirklichkeit, die das auch so diesen Unterschied dann beschreibt. Kannst du noch ein bisschen erklären? Ja, das, nun gut, ich finde, ich habe das eigentlich, die Richtung, finde ich, habe ich eigentlich genug angedeutet. Denken in der Wirklichkeit. Nämlich, dass ich wirklich alle meine Erfahrungsmöglichkeiten einbeziehe in meine Reflexion oder in meine Überlegungen über das, was ich in der Wirklichkeit vorfinde. Mhm. Und dass ich eben bereit bin, diese... Das zu mir sprechen zu lassen. Mhm. Und jetzt... Das heißt eigentlich, dass ich in dem Augenblick auch in einer klaren Gegenwärtigkeit bin. Das ja. heißt, dass ich auch die Gegenwart, den jetzigen Moment wahrnehme. Und der jetzige Moment hat eine Öffnung zur Zukunft und ein Abschließen einer Vergangenheit. Also eine ganz andere Qualität als dieses Überdenken, dieses distanzierte Betrachten. Ja, und das Interessante ist halt, dass wenn ich so vorgehe, dann finde ich in der Wirklichkeit ja auch die Schritte, gerade was das Wirtschaftliche angeht, die fruchtbar sind. Weil ich denke, man muss eben die rechtliche Sphäre und die wirtschaftliche unterscheiden. Und in der wirtschaftlichen Sphäre, da gibt's ja eigentlich sicher viele Themen, aber zwei ganz wichtige Themen, nämlich einerseits unsere Bedürftigkeit, als Konsumenten, die letztlich so weit geht, dass wir auf Leben und Tod, aber eben auch das Thema des Todes taucht da auf, also dass wir eben abhängig sind von den Leistungen anderer. Und auf der anderen Seite das Thema der Verbundenheit, weil wir eigentlich das, was wir hier auf der Erde als Menschen brauchen, nur alle zusammen erwirtschaften können, erarbeiten können. Also dieses Gegenüber von Vernetzung und extremer Isolation auch, ne? Also als Spannung. Und ich denke, während im Recht kommt es darauf an, dass Dinge gut ausgewogen sind, aber in der Wirtschaft kommt es darauf an, dass Lösungen fruchtbar sind. Und das Interessante ist halt, dass diese Politik des IWF ist weitgehend unfruchtbar, weil sie nicht wirklich wirtschaftlich denkt. Mhm. Und ich denke eben, das Wirtschaftliche bedeutet, also ich würde sagen, für Griechenland selbstverständlich, es wäre nötig, die griechische Gesellschaft eine gewisse Zeit finanziell von den Seiten der anderen europäischen Länder zu unterstützen. Das wäre finanziell oder wirtschaftlich überhaupt kein Problem. Natürlich sollte die Unterstützung nicht blind sein. Es sind enorme Veränderungsprozesse in Griechenland sinnvoll. Aber das müssen im Wesentlichen die Menschen in Griechenland selber machen. Wir begleiten sie dabei. Und das hätte für mich eine ähnliche Qualität wie der Länderfinanzausgleich, den wir in Deutschland haben. Also das heißt, dass wir von den Überschüssen, die wir haben, der guten wirtschaftlichen Lage, dass wir haben, dass wir dort Griechenland teilhaben lassen würden, sodass dort kein Leiden entstehen würde. Weil, wenn ich es so richtig verstanden habe, dann dieses Zusammen heißt letztendlich auch, wenn Griechenland leidet, leiden auch wir. Leider funktioniert es nicht umgekehrt, dass solange es uns geht, geht es Griechenland gut im Moment. Das, ja, klar, aber klar ist, letztendlich findet ein Leiden auch bei uns dann dadurch statt. Unvermeidlich, klar, weil wir auf einer Erde leben und weil wir gar nicht so, doch nicht so zu sind, wie wir gerne wären oder wie der IWF uns gerne hätte. Ja. Und vielleicht dieses Erfolgsteil ist auch vielleicht ein Leiden in Deutschland. Ja, gut. Ich meine, das ist der Punkt, wo man eben sich fragen muss. Also ich denke, in die Richtung wäre eine vernünftige Lösung, was jeder Mensch, der ein bisschen denken kann, sagt, so müsste es laufen. Ja, also ist eine untragbare Schuldenlast ist ein Quatsch. Ja, und man muss einfach einen Weg zusammen gehen. Und das gilt natürlich für die ganzen anderen Länder der Eurozone genauso. Und das gilt letzten Endes selbstverständlich auch weltweit. Ne? Weil das Problem ist eben im Wirtschaftlichen, da muss etwas wachsen. Da kann es nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Deswegen braucht es, das ist eben Solidarität, dass man etwas, auch etwas schenkt. Also der Begriff des Wirtschaftens ist eigentlich ohne das Schenken nicht gut zu denken. Ja? Nicht ohne die Solidarität und nicht ohne das Schenken, um zu wirklich fruchtbaren Lösungen zu kommen. Ne? Und ich habe so den Eindruck, also das, da ist natürlich dann die Frage, wie kommt es, dass die Bundesrepublik Deutschland, die wirtschaftlich so erfolgreich ist, nichts herschenken kann. Und ich denke mir, jetzt ist es die eine Geschichte, dass wir schon, also die eine Organisation der DDR hat Transferleistungen in Höhe von etwa 1000 Milliarden Euro zusammengerechnet gekostet, habe ich gelesen. Also, ja, es war schon vor einigen Jahren, gab schon vor 6, 8 Jahren die Zahl. Und ich meine, das haben wir eigentlich gut überstanden. Wenn wir jetzt Griechenland 60 Milliarden schenken würden, was meines Erachtens so ungefähr der Anteil wäre oder so, meinetwegen 70, das wäre kein Problem, aber wir bringen es nicht fertig. Und da kann man natürlich fragen, was ist mit uns los? Und ich denke, das verweist einerseits auf die Art, wie wir die Weltwirtschaft wahrnehmen. Und ich würde sagen, das geht ganz stark in Richtung eines Wirtschaftskriegs, in dem wir einfach keinen Quadratmillimeter preisgeben können. Ja? Und auf der anderen Seite verweist es auf unsere eigene unglaubliche Schwäche darin zu vertrauen. Also wir haben so viel Angst als Gesellschaft, dass wir einfach nur immer die Besten sein können. Und damit bringen wir die anderen an den Rand in Europa. Und damit wird letztendlich das Leid von Griechenland zu einer Katastrophe auch für Deutschland oder zu einer Belastung für Deutschland, wenn dort Zerstörerisches durch einen Wirtschaftskrieg dann letztendlich stattfindet. Naja, nee, ich sehe es eher so rum, dass wir zunächst mal können wir Griechenland nicht helfen, weil wir denken, wenn wir auch nur irgendwas abgeben, dann schwächen wir uns viel zu sehr. Ne? Aber andererseits hilft uns ja gar nichts, weil die Vermögenswerte, die wir ansammeln, die verbrennen halt dann woanders, auf Aktienmärkten oder Immobilienmärkten. Also Kapitalvernichtung findet so und so statt. Ja, naja. Und wie üblich ein unendliches Thema. Nein, das ist. Genau, jetzt hören wir erstmal Musik. Ja, Musik. Genau, das entspannen wir hier mal ein bisschen mit Musik. Und zwar von der Gruppe Manhattan 10. Das ist eine russische Band und die singt uns jetzt. Und da können wir ein bisschen entspannen. Dance with me. Time when you're absent, go Wenn die Wahrnehmung des Gegenübers nicht klappt zwischen den Nationen, dann können wir in Wirtschaftskriege kommen. Das war gerade so die Essenz, die ich aus dem gehört habe, was du, Jochen, gesagt hast. Und wie könnten wir damit anders umgehen? Wie könnten wir aus einer stattfindenden Wahrnehmung von Gegenüber, von unseren Mitmenschen, von allen Menschen, von der Menschheit auf dieser Welt, wie könnten wir da zu einem anderen Verständnis kommen, zu anderen Lösungen? Und das Thema Schenkung war ja auch ein Teil, was da schon in den Raum gekommen ist. Also, was mich angeht, würde ich vielleicht erstmal mit dem Wort Vertrauen anfangen und kurz auf den Professor Flassbeck verweisen, der ja auch auf Arte konnte man ja lesen, wir haben kein Griechenland-Problem, wir haben ein Deutschland-Problem. Und da ist eben auch eine interessante, finde ich, Wechselwirkung zu sehen, wie er diese Unfähigkeit, das Griechische gegenüber wahrzunehmen und seine Intentionen zu würdigen, korrespondiert mit einer Unfähigkeit unserer politischen Klasse zu fassen, was eigentlich in unserem eigenen Land vor sich geht. Weil wir haben ja entsprechende Prozesse in unserem Gesundheitswesen, in unserem Bildungswesen, also Prozesse einer extrem auf Finanzknappheit ausgerichteten neoliberalen Zurichtung. Ne? Wir haben extreme Investitionsschwäche. Ja, wir haben eine künstliche Kargheit. Ne? Der Herr Flassbeck meinte, eine der ersten Schritte, die wir in Deutschland Gutes tun könnten für die Welt, wären für 10 Jahre 5% Lohnsteigerung für alle. Ja, also um wieder mal in ein Gleichgewicht zu kommen, in den außenwirtschaftlich einigermaßen. Also die Systeme, die du gerade angesprochen hast, sind ja Solidaritätssysteme. Ja, klar. Und das heißt, dass man die Solidarität reduziert. Und wenn ich den Herrn Flassbeck so jetzt mal hineindenke, dann verstehe ich so, dass man durch die Lohnwachstum, dass man letztendlich die Solidarität wieder prosperieren lässt, wachsen lässt, gedeihen lässt, indem dass man einfach mehr Einkommen, mehr ja, Lebensgrundlage zur Verfügung stellt, breiter der Allgemeinheit. Ja, also ich finde, das hat auf der einen Seite was damit zu tun, dass wir etwas mehr davon haben, von dem, was wir erarbeiten, dass nicht derartig viel in andere Länder verschwindet sozusagen. Und das hat insbesondere etwas mit den Bereichen unserer Gesellschaft zu tun, wo Menschen tatsächlich hilfsbedürftig sind, Pflege, Bildung, Kindergärten, Schulen etc. Und ich habe so das Gefühl, dass unsere Regierung das alles gar nicht sieht oder nicht sehen will sogar. Das führt natürlich zur überhaupt nicht Wahrnehmung in meinen Augen. Mhm. Ich spüre das gar nicht, dass ich nehme einfach mal mich als Beispiel, dass ich von meiner Bundesregierung gar nicht wahrgenommen werde. Aber ich wähle alle 4 Jahre. Das ist eine Diskrepanz, okay. Und frage ich mich aber die ganze Zeit, genau, wo greift jetzt das Grundeinkommen? Ja, da frage ich jetzt euch beide, weil ihr habt das in der Vorbesprechung so wunderbar auslegen können. Ich würde noch einen Schritt zwischenschieben. Und zwar, wenn die Regierung so dieses gar nicht wahrnehmen will, vielleicht tut sie das doch, aber wenn sie das nicht artikulieren will, diese Wahrnehmung, dann spricht sie ja etwas an in den Menschen. Und zwar, was sie anspricht, ist das Ego, dieses ich will, ich hab und meins und diese Ebene. Und das ist halt die Frage, wohin kommen wir damit? Letztendlich in Kriege, denn ein Krieg kommt aus der Position heraus, ich habe Recht. Statt dass ich mich irgendwo bewegen kann und auch irgendwo mehr wahrnehmen kann und eine andere Position einnehmen kann. Und so für mich diese Alternative zu der Position des Egos ist dann so eine Art von höherem Selbst. Also es hat was mit zu tun mit diesem anders wahrnehmen, also dieses wirklich Wahrnehmen des Gegenübers. Wenn ich da offen bin, dann komme ich in einen ganz anderen Empfindungsmodus hinein und auch eine ganz andere Handlungsart. Ich würde aber auch sagen, unsere Regierung und wir alle, wir müssen uns lösen von der Fixierung auf Finanzen. Wir sollten ein bisschen unseren Lebensmut fördern, dass wir auch die Hoffnung haben, dass wir auch mit einem ausgeglicheneren Außenhandel durchs Leben kommen werden. Und wir sollten uns mit den anderen Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union zusammenschließen, um die Europäische Union zu einem Geburtsort zu machen einer solidarischeren Wirtschaft. Das könnte sie nämlich sein. Also wenn sie sich nicht bedingungslos den neoliberalen Vorgaben unterwerfen würde, dann könnte die EU, groß wie sie ist, zum Zentrum werden eines Neuanfangs, der viel mehr orientiert ist, man kann jetzt mal sagen, an einem guten Leben für alle. Und dazu gehört für mich insofern das bedingungslose Grundeinkommen, weil es einfach bedeutet Existenzsicherung für alle, weil es bedeutet, vernünftig mit unserem enormen Produktionspotenzial, unserem vorhandenen Reichtum umzugehen, nämlich für alle. Und anknüpfend an das Thema Ego und höheres Selbst ist für mich auch das Thema dieses Rausgehen aus dieser Idee, mein Gewinn, mein Erfolg, meins, meins, meins. Und wie du es ein Stück weit gesagt hast, dieses, was wir gemeinschaftlich geschaffen haben, anders verteilen. Einfach alle dran teilhaben lassen, weil wir Menschen sind, weil wir da sind. Und das ist natürlich aus einem ganz anderen Bewusstsein heraus. Und das verbinde ich ein Stück weit mit diesem Bewusstsein von einem höheren Selbst. Also das nicht mehr nur sich sieht, sondern irgendwo etwas Höheres, etwas Größeres, für das wir Menschen unser Leben haben. Ja, und für mich hat es was mit Souveränität auch zu tun, ne? Mit, ja, dass man eben sich emanzipiert von Fixierungen ans Geld etc. Ich denke, ein Aspekt noch, um vielleicht diesen Gedanken ein bisschen leichter zu machen, ist, wir haben über Schenkung gesprochen, über Grundeinkommen jetzt so ein bisschen angesasst, jetzt nur klein. Ja, wenn wir zum Beispiel den Bereich der Kindheit, der Jugend anschauen, ich meine, wer hat eigentlich schon mal die Rechnung aufgemacht gegenüber seinen Kindern? Sondern nein, wir geben denen eine Grundlage, ein Leben. Und das ist eine Form von, das ist erstmal eine Schenkung und zum anderen eine Form von Grundeinkommen. Also es ist uns Menschen gar nicht so fern, so etwas einander zu geben. Und es ist sogar ökonomisch, weil es ist fruchtbar. Und auf die wirkliche Fruchtbarkeit kommt es ja an. Oh, und unsere Zeit ist wieder viel zu knapp für, jetzt sind wir gerade so richtig warm. Aber jetzt hören wir erstmal Musik und dann. Dieses Mal aus Argentinien von Gustavo Crucianci und der singt Talk to Me. Thank you. Nachspüren jetzt von dem Gesagten mag ich jetzt einfach mal bei mir bleiben und nochmal kurz zu den Flüchtlingen zurückkommen. Ich mag das Wort gar nicht. Ich sage immer Menschen aus anderen Ländern. Wenn die ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würden, dann wäre die Wahrnehmung für sie in ganz eine andere. Eine, ich würde eher sagen, eine friedliche. Ob das jetzt stimmt, das weiß ich natürlich nicht so genau. Aber das ist ein anderes Willkommen heißen hier und ein anderes Wahrnehmen des Gegenüber, als es momentan abläuft. Ja, das wollte ich dazu sagen. Also zusammenfassend. Erstens merke ich, also um das Europa, was wir brauchen, da werden wir ganz schön ringen müssen in den nächsten Jahren. Und diese fürchterliche Hängepartie der letzten Monate, die war da ein Lehrstück. Das werden wir nicht so schnell vergessen, denke ich. Das andere ist vielleicht Wirtschaften. Hat eben was mit Werden und Vergehen zu tun. Das hat keinen Sinn, das Geld zu stapeln. Und das muss ich mal rumsprechen allmählich. Also für mich ist so dieses durch die Welt gehen, ohne dass die anderen wahrnehme, dass ich meine Familie wahrnehme, dass ich meine Gemeinde, mein Land, meinen Globus, die Menschheit wahrnehme, führt einfach zu viel Konflikten und auch im Wirtschaftsleben und mit einem ganz anderen Wahrnehmen, dann bekommt Wirtschaft wieder eine ganz andere Rolle. Sie kommt wieder mehr zurück dafür, dass Wirtschaft dem Menschen dient und dass nicht der Mensch der Wirtschaft dient. Und das sind einfach so diese Momente, die dann ins Bewusstsein kommen, wenn ich ins Wahrnehmen, ins tiefe Wahrnehmen auch des Gegenübers hineinkomme. Ja, ich kann dann auch besser trennen. Ja? Also diese Willensbildung, die wir vorhin hatten, das ist ja auch, ich trenne dann. Trennen zwischen? Ja, der bewussten Wahrnehmung. Ja, dass ich mir bewusster werde über das, was ich fühle und das, was ich wahrnehme, sodass ich nicht von den Gefühlen, von den Wahrnehmungen überspült werde und reaktiv werde, sondern dass ich die Wahrnehmung als eine Information nehme, die ich dann, zu der ich dann eine Lösung finde. Ja. Im Bewussten und Unbewussten. Genau. Das ist dann, dafür brauchen wir dann wieder unser Denken. Deswegen brauchen wir es eben stark. Wenn wir in der Wirklichkeit, also in der Wirklichkeit denken, heißt, ist eine Herausforderung, die wir erst noch lernen müssen, ja. Ja, wir haben ja noch viel Zeit. Ja, und das Denken ist dann eine Komponente. Dann haben wir dieses wirklich Spüren, Fühlen und dieses wirklich Wahrnehmen, also dieses Ganzheitliche über alle Sinne und das Denken mit dabei als eine Komponente. Das Denken hilft uns, das dann zu strukturieren, was wir alles erfahren. Ohne unbedingt immer gleich zu werten. Das Werten ist vielleicht, Werten ist vielleicht der letzte Punkt, wo man vielleicht dann eine Entscheidung trifft und dann zu einem Weg, für sich für einen Weg entscheidet, den auszuprobieren. Und zu sehen, ob es vielleicht auch gelingt oder ob man vielleicht auch einen anderen Weg finden Vielleicht muss. Finden wir dann ja mal einen Friedensweg, ja, für alle. Das, ja, ne? Auf diesem Weg, genau. Genau, und damit haben wir das Grundeinkommen noch weiter angesprochen, im Grunde genommen, was es alles noch bedeuten könnte. Ja, dann sind wir jetzt so weit, dass wir den inhaltlichen Teil jetzt hier schließen mit den schönen Worten zum Frieden. Und zu den Hinweisen, Tipps und Terminen kommen. Vielleicht magst du uns den ersten geben, Sabine. Also das sogenannte 60. BGE-Café, Leute. Das ist wirklich sehr viel. Findet statt am Samstag, den 4. Juli zwischen 13 und 15 Uhr im Rubin Phoenix in der Müllerstraße 46. Dann haben wir das nächste Treffen der Arbeitsgruppe Paradigmenwandel im Juni. Am Mittwoch, den 1. Juli 2015 von 19.30 Uhr bis 22 Uhr. Ort ist die Nikolaistraße 17 in München-Schwabing. Schließlich trifft sich die Gruppe BGE4U am Donnerstag, den 16. Juli 2015 ab 19.30 Uhr im Eine-Welthaus. Also hier gegenüber Schwanthaler Straße 80, Rückgebäude, zweiter Stock. Der Raum, den kann man im Aushang sehen. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese und vergangene Sendungen zum Nachhören finden Sie auch auf unserer Homepage www.grundeinkommen-muenchen.de. Wir haben noch eine Musik anzubieten, die nennt sich Arctic Breeze, gespielt von Kasachstan. Nein, Arctic Breeze ist der, der Composer und Co-Producer und die kommen aus Kasachstan. Genau. Jürgen hat die wieder mal ausgesucht, ne, die Musik, und daher weiß er das so gut. Und jetzt hören wir Burn With Me. Ja, Sie hörten eine Sendung der Redaktion Kulturkunst Grundeinkommen auf Lora Männchen. Und die Redaktion hatte heute der Jochen Walzer zum Beispiel. Die Sabine Heisner. Und der Jürgen Greiner. Oh, das ist richtig gut. Ja. Und mein allerherzigster Dank geht natürlich an die Sendetechnik von Felix Jakowitz, der uns weiterhin begleitet. Und auch in nächsten Sendungen dann weiterhin hier auf Lora mitwirkt. Und Kommentare und Anregungen können Sie uns senden an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Wiederholung der Sendung, auch bei Lora am kommenden Mittwoch, den 1. Juli, und zwar von 9 bis 10 Uhr auf DAB+. Ja, und unsere Sendung hören Sie wieder in ungefähr einem Monat, am 22. Juli, wie gewohnt um 19 Uhr hier auf dieser Welle. So, und jetzt im Anschluss an unsere Sendung hören Sie um 20 Uhr auf Lora München eine Sendung des Instituts für sozial-ökologische Wirtschaftsforschung. Der Titel heißt, oder das Thema ist, Aufstieg des Südens, Umbruch in der globalen Machtverteilung. Mit den Ökonomen Jörg Goldberg aus Frankfurt, Walter Bayer aus Wien und Konrad Schuler aus München. Viel Spaß, einen schönen Abend und danke fürs Zuhören. Ja, und bleiben Sie Lora gesonnen. Die spielen nämlich hier heute noch länger. Tschüss. Tschüss.